Oh ja, es ist wieder mal Ultraschallzeit. Nein, niemand in meiner Umgebung ist schwanger. Es geht um das Audio-Tool Ultraschall. Ich erkläre das kurz. Ich habe vor gut 2 Jahren einen HP-Laptop gekauft. Irgendwann Amazon Black Friday oder irgendwas. Oder wie hieß das? Oder Free Friday, Black Friday heißt es, glaube ich. Ne? Also relativ preiswert. Habe das Ding damals ohne Betriebssystem gekauft und habe dann ein bisschen mit rumgespielt, habe Ubuntu drauf zum Laufen gekriegt, aber irgendwie hat das nie so richtig funktioniert. So, jetzt war es so, dass ich von meinem Lieblingsbassisten, vom Holger, einen USB-Stick bekommen habe für Windows 10 zu installieren. Und habe den mal hier reingepömpelt in dieses Laptop und dann kann man tatsächlich dafür auch so ein Product Key sich besorgen im Internet für kleines Geld. Und ja, seitdem bin ich total zufrieden, was dieser Laptop, der sonst eigentlich mehr so blöd in der Ecke stand, alles wirklich kann. Ja, tut mir jetzt leid für die ganzen Linux-Freunde. Aber hier dieses preiswerte Modell hat immer Probleme gehabt. Der hat sich andauernd weggehängt, ist eingefroren oder dann war das WLAN andauernd weg. Und ja, jetzt muss ich wirklich sagen, mit Windows 10 läuft die Kiste. Ja, ich habe es jetzt fast 48 Stunden hier komplett durchlaufen, ohne Probleme. Und das eröffnet natürlich Möglichkeiten, weil Windows 10 64-Bit-Version, glaube ich, nennt sich das. Heißt ja im Umkehrschluss gerade für Leute, die Podcast machen, auch super. Kannst du Ultraschall 4 mal wieder installieren und ein bisschen damit rumspielen. Ja, und genau das mache ich gerade und habe jetzt hier mal, naja, ein relativ einfaches Setup, gell? Also mein Mikrofon ist dran und ich habe das Soundboard am Start. So mit Studio Link. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Da kommt ja dann, wie sage ich immer so schön, die Sound Matrix from Hell zum Start und da muss ich mir dann nochmal Zeit nehmen für. Vor allem brauchst du da irgendeinen sehr, sehr geduldigen Sparringspartner, der da irgendwie auch mitzieht und ja, da auch Spaß dran hat, dass das auch mal länger dauert. Aber das Dingens hier, das, wie heißt das? Soundboard scheint zu funktionieren. Intro habe ich schon damit eingespielt und jetzt versuchen wir mal hier einen kleinen Trenner zu machen. Oh ja, siehst du, auch das funktioniert. Sehr, sehr großartig. Also, das heißt, ich könnte jetzt dann hier die kurz dazwischen geblubbert Folgen komplett auch hier mit aufnehmen. Wieder, endlich wieder, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, die Lizenz für das Reaper ist das ja, was drunter liegt unter dem Ultraschall, habe ich schon vor gut 2 Jahren gekauft. Hatte das auch eine Zeit lang im Einsatz. Aber aus diversen Gründen ist es dann so gewesen, dass ich keinen passenden Rechner dazu hatte. Und ja, weiter nimmt man halt Audacity, was aus meiner Sicht nach wie vor auch ein super Tool ist, wenn man überlegt, dass das wirklich so ein Open-Source-Ding ist und komplett ja, kostenfrei, kostenlos. Umsonst darf ich ja nicht mehr sagen. Wenn ich umsonst sage, dann wird wieder gleich korrigiert, was umsonst ist und was nicht. Ja, anderes Thema. Gut, ja, dementsprechend habe ich da gerade viel Spaß dran. Probiere hier ein bisschen rum und was können wir denn mal noch? Ich habe jetzt nur hier meinen Ordner mit den Standard-Sounds fürs kurz dazwischen geblubbert am Start. Weil du kannst ja, glaube ich, in dem Soundboard immer nur einen Ordner auswählen. Da musst du die ganzen Files reinlegen, die du brauchst. Ich könnte natürlich hier den noch kurz anbieten. Moment. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Yay! Genau. Hallo, ich wollte mal hier auch mal was sagen. Ja, also, das funktioniert ganz, ganz prima. Bin ich doch sehr zufrieden. Jetzt habe ich Spaß, habe ja auch viel Zeit im Moment. Es ist das Pfingstwochenende und ich habe nichts zu tun. Nicht wirklich. Also, die Kinder sind nicht da und Ja, dann ist das eine willkommene Abwechslung, würde ich jetzt mal sagen. Hier mal wieder ein bisschen mit diesen ganzen Geschichten rumzuspielen. Jetzt probiere ich mal, ob man den Ordner noch tauschen kann, während man aufnimmt. Muss ich mal ein bisschen klicken. Das heißt, ich muss hier dahin. Da habe ich einen Ordner, der heißt Podcast. Den haben wir alle, oder? Und dann können wir mal schauen, was gibt es denn da? Da gibt es Sounds, gibt es da. Und dann habe ich hier Intro-Zeug. Intro, nö, Schnipsel klingt interessant. Den öffnen wir mal. Jetzt mal gucken. Was kommt denn da? Oh, die Pommesmaschine steht hier. Was ist das? Das macht wahrscheinlich jetzt gleich Ping, oder? So, was hast du entdeckt? Eine Pommesmaschine, da. Ach ja, Pommesmaschine. Eine Friteuse, ah ja. Heißluft, nahezu ohne Öl. Aha. Oh, aber die kostet 100 Euro. Was? Ja, die ist cool, ja. Ist das aber auch cool? Schau, da kommt das Ja, dreckig das ist auch. Mama! Mit wenig Öl, aber das weiß ich nicht, wo man so weit hinstellen soll. Ja, aber hast du recht, sowas wäre schon eine tolle Sache. Sowas und sowas. Sowas und sowas. So, was hast du entdeckt? Eine Pommesmaschine, da. Oh, jetzt wiederholt er andauernd. Das will ich ja gar eine nicht. Eine Friteuse, ah stopp, ja. Stopp, stopp. Heißluft. Stopp, ohne, stopp, nahezu stopp, ohne stopp, Öl. Stopp, stopp, stopp. So, ja. Okay, das funktioniert. Ei, das ist lang her. Das wusste ich gar nicht, dass ich den Schnipsel noch habe als Audiodatei. Auf meine Güte, das ist schon ewig. Und einen Tag her, da war die Lotte ja noch ganz klein. Aber ich kann mich noch erinnern, da hat sie in irgendeinem Prospekt hat sie so eine Heißluftfritteuse entdeckt. Genau, und seitdem heißt das Ding bei uns Pommesmaschine. Ja, ist witzig. Da kann man doch schon so das ein oder andere mit rumspielen hier auf dieser ganzen Geschichte. Warte mal, jetzt muss ich mal schauen, jetzt, wenn wir schon dabei sind. Ihr habt ja Zeit, oder? Ihr seid ja Podcast-Hörer, ihr habt ja alle sonst nichts zu tun. Also kann man das ja mal in Ruhe machen. Was hätten wir denn hier noch? Jetzt muss ich mal gucken. Hier neue Folgen. Nee, will ich nicht. Bilder, sonstiges will ich auch nicht. Ach so, ich habe noch was Nettes hier. Pass auf, Podcast-Versuchslabor. Hier, da muss ich mit dem Frank nochmal sprechen. Wir wollten eigentlich mal so einen Spaß-Podcast aufnehmen. Ne? Das Intro hätten wir noch. Also, das Intro hatten wir damals auch schon ewig. Heute ist der Tag, was alles schon ewig lang her ist. Da hatten wir damals überlegt, ich hatte ja mal hier den Karl Backstein ins Rennen gewonnen, da so als Praktikant beim Podcast Versuchslabor. Und da hatten wir überlegt, dass der auch noch einen Bruder hat. Und ich glaube, wir hatten uns für Franz entschieden. Aber das hören wir jetzt dann gleich, sobald ich hier drauf drücke. Und die Idee war, ob die beiden sich mal unterhalten. Und das Intro hat mir damals der Teddy Gone Anywhere eingesprochen. So lange ist das schon her, der macht schon ewig keinen Podcast mehr. Hören wir mal rein. Also, das wäre das Intro gewesen. Vielleicht wird es ja noch was. Ich mache das jetzt mal. Es könnte sich ja mal jemand melden, ob wir das machen sollen oder nicht. Ne? Ist immer blöd. Müll. Eigentlich kann ich machen, was ich will. Aber ich spiele es jetzt mal ab. Dann ist das auch mal veröffentlicht. Das wäre sonst schade drum, wenn das ganz verloren geht. Also, los geht das. Das Backsteinversuchslabor. Franz und Karl erklären die Welt. Ja, das wäre die Idee gewesen damals. Aber ich glaube, mittlerweile brauchen wir das nicht mehr. Weil Franz und Karl heißen Klaus und Frank und erklären die Welt im Backhauscast. Ja, ansonsten wirklich alles okay. Es gab hier und da Nachfragen auf diversen Social Medien. Nee, Social ist, was ist denn? Telegram ist Messenger, auf Messenger, so, also rein privat. Ja, nee, geht mir gut soweit. Alles cool. Läuft, ja, so wie es bei uns allen halt läuft, ne? Man versucht irgendwie, sich da so ein bisschen durchzumanövrieren, so viel Spaß wie möglich zu haben und. Ich glaube, so soll es auch sein. Was anderes können wir gerade im Moment gar nicht tun. Ja, jo, denke ich mal. Jo, und so? würde ich meinen an der Stelle. Ich höre dann auf, euch hier die Welt zu erklären und werde dann jetzt gleich ein bisschen Spaß hier mit diesem Ultraschall 4 haben. Könnte ja mal, wenn wir schon dabei sind, auch mal Kapitelmarken wieder reinmachen. Mal gucken, ob das alles noch geht. Ob ich das alles noch kann und wenn das alles gut läuft, dann ja, schauen wir mal. Würde ich sagen, ist das auf jeden Fall immer noch auch eine coole Alternative auch für Podcasts zu schneiden. Nicht nur zum Aufnehmen, auch zum Schneiden und definitiv auch zum Musik machen, weil das geht damit auch sehr, sehr gut. Das machen wir aber ein andermal. Also, in dem Sinne, ich wünsche euch allen ein schönes Pfingstfest. Bleibt wie ihr seid. Was anderes bleibt euch eh nicht übrig. In dem Sinne, Servus, bis dann, der Klaus. Und jetzt muss ich noch irgendwo Stopp drücken? Nee, ich muss nicht Stopp drücken. Moment. Ich muss jetzt nochmal hier dahin. Ja, jetzt ist der Ordner wieder weg. Oh, also das muss gut vorbereitet werden, wenn man sowas machen will. Jetzt haben wir kurz dazwischen geblubbert. Da haben wir Intro, Outro. Ja, das müssen wir mal öffnen. Und dann kommt jetzt, genau, hier kommt das Outro. Bis denn dann. Ciao.